5. Dialoge üben. Wiederholen Sie nach dem Bitte. A. Was brauchen wir? Kaffee. Wir brauchen Kaffee. Noch etwas? Was brauchen wir? Kaffee. Wir brauchen Kaffee. Noch etwas? B. Zahlen bitte. Zusammen oder getrennt? Zusammen bitte. Das macht 4,50 €. Zahlen bitte. Zusammen oder getrennt? Zusammen bitte. Das macht 4,50 €. C. Ist das alles? Ja, danke. Das ist alles. Ist das alles? Ja, danke. Das ist alles. D. Guten Tag. Sie wünschen? Ich hätte gern 200 Gramm Schinken. Guten Tag. Sie wünschen? Ich hätte gern 200 Gramm Schinken.